Der dankbare Prinz. Wälder sind bezaubernde, friedliche Orte, aber mit Geschichten und Gestalten voll tiefer und dunkler Geheimnisse. In der Mitte eines solchen Waldes war ein König von einem gewohnten Weg abgekommen. Er wanderte durch den Wald und fürchtete, er würde nie wieder herausfinden. In diesem Moment traf er auf einen seltsam aussehenden Mann. Sein Rücken war gebeugt, er stützte sich auf einen Stock und sein langer Bart reichte bis auf den Boden. Wer bist du? Was machst du hier in meinem Wald? Bist du ein verirrter Bauer? Ich bin kein Bauer. Ich bin der König dieses Landes. Diese Wälder gehören mir. Aber ja, ich bin verloren. Kannst du mir helfen? Ah, du bist der König, sagst du? Wie schön für dich. Nun, mein König, diese Wälder gehören mir. Und nur ich kenne den Weg, der herausführt. Ich kann dir den Weg zeigen, wenn du magst. Aber ich möchte dafür etwas von dir haben. Der König war vom Auftreten des alten Mannes überrascht. Aber er musste zurück nach Hause. Er wollte zu seiner Frau und zu seinem neugeborenen Baby. Was möchtest du als Gegenleistung? Nenn deinen Preis. Ich brauche kein Geld. Sehe ich denn so aus? Du musst mir Folgendes versprechen. Wenn ich dich zurückführe zu den Toren deines Reiches, musst du mir das geben, was zuerst aus dem Tor herauskommt, egal was es ist. Du hast einen Tag Zeit. Du musst mir versprechen, dass es für immer mein sein wird. Der König dachte bei sich, dass alles Mögliche aus dem Tor herauskommen könnte. Aber dann wurde ihm klar, dass er schon viel zu lange herumwanderte. Jeder würde sich um ihn sorgen. Er entschied sich. Er gab dem alten Mann die Hand und stimmte dem Handel zu. Als er dem gebeugten alten Mann durch den Wald folgte, war der König oft belustigt, aber auch angenehm überrascht von der Geschwindigkeit und Beweglichkeit des alten Mannes. Ihm war, als würde er ihn durch Seen und winzige Räume führen, aber irgendwie kamen sie immer voran. Am Ende blieb der Alte seinem Wort treu. Schließlich stellte er sicher, dass der König seinen Weg nach Hause fand. Denk an dein Versprechen, mein König. Der König wurde mit Blumen und Jubel begrüßt. Die Leute waren begeistert, ihn unbeschadet zu sehen. Aber eine Frau weinte vor Freude, seine Königin. Bevor der König etwas sagen konnte, stürzte sie mit ihrem erstgeborenen Sohn in den Armen auf ihn zu. Ging mit ihm durch das Tor und er war so das Erste, das der alte Mann sehen konnte. Als er das Kind sah, lächelte der alte Mann. Der König drehte sich um und sah ihm nach, als er in den Wald verschwand. Mein König, du siehst besorgt aus. Was ist los? Sag mir, was beunruhigt dich? Bist du nicht glücklich, zu Hause zu sein? Nein, das ist es nicht. Ich bin überglücklich, zu Hause zu sein, bei meiner Frau und meinem Sohn. Aber ich habe einen schweren Fehler gemacht, meine Liebe. Der König erzählte seiner Königin alles, was sich im Wald zugetragen hatte. Die Königin war bestürzt von der Geschichte und sie fragte sich, was sie jetzt tun sollten. Ich habe da eine Idee. Der König rief seine Minister an und fragte, ob noch Kinder am selben Tag geboren worden seien wie sein Sohn. Der Minister sagte, dass ein kleines Mädchen in der gleichen Nacht wie der Prinz geboren worden war. Der König rief das Paar und sein Baby in seine Gemächer. Mein König, du hast uns gerufen. Wie kann ein einfacher Mann wie ich Ihnen dienen? Mein guter Mann, dein König bitte dich um einen großen Gefallen. Und er weiß, dass der nur schwer zu gewähren ist. Aber im Gegenzug will ich dich für dein Opfer, für dein Königreich sehr belohnen. Der König sprach mit den Bauern und erklärte alles. Er wusste, dass es eine schwierige Entscheidung für ihn sein würde. Er bat darum, dass die neugeborene Tochter des Bauerns den Platz seines Sohnes bei dem alten Mann einnimmt. Der König versprach, sich für immer um das Bauernpaar zu kümmern, wenn sie dieses Opfer bringen würden. Am nächsten Morgen stand der alte Mann am Waldrand und wartete auf den König. Es dauerte nicht lange und dann öffneten sich die Tore. Der König ritt mit seinem Pferd auf den alten Mann zu und sah ihn wütend an. Er stieg von seinem hohen Pferd und in einem kleinen Korb, der mit weißen Tüchern bedeckt war, brachte er dem alten Mann das kleine, weinende Baby. Der alte Mann lächelte böse, denn er freute sich, weil er bekommen hatte, was er wollte. Er umklammerte den Korb, humpelte in den Wald und nahm das kleine Mädchen mit. Der König konnte den beiden nur hinterhersehen, wie sie im Wald verschwanden. Jahre später war der Prinz groß geworden. Er war nett, klug und half allen Menschen, die ihn umgaben. Es freut mich, dass das Königreich meines Vaters blüht. Die Leute sind glücklich. Sie haben genug zu essen und gute Arbeit für ihren Lebensunterhalt. Was kann ein König sich noch mehr wünschen? Während der Prinz glücklich durch die Straßen ging, starrte ihn die Frau des Bauern aus einiger Entfernung an. Sie sah ihren Mann an, der seinen Kopf schüttelte. Aber als er sich umdrehte, rannten sie zu dem Prinzen. Sie stellten sich vor ihn und versperrten ihm den Weg. Du kennst mich nicht, mein Prinz. Aber ich muss dir etwas sagen. Ja, der König ist ein guter Mann. Er hat sich um sein Reich gekümmert. Aber auf wessen Kosten? Auf deine? Auf meine? Frag ihn nach meinem Kind, meiner Tochter. Der Prinz war besorgt, denn er wusste nicht, wovon die Frau sprach. An diesem Abend fragte der Prinz seine Eltern, was geschehen war. Sei ehrlich zu mir, Vater. Hat die Frau gelogen? Oder ist an der Geschichte etwas dran? Der König erzählte ihm alles, über die Reise in den Wald und über den alten Mann. Ein Versprechen und ein Opfer zur Rettung des Königreichs. Ich muss sie finden. Nur wegen des Opfers, das sie gebracht hat, dass ich heute hier bin. Ich kann kein Prinz oder König sein, bis sie frei ist. Ich werde sie entweder zurückholen oder ihren Platz einnehmen. Ist das klar, Vater und Mutter? Du musst tun, was du für richtig hältst, so wie ich es tat. Am nächsten Morgen zog er sich in die Kleidung des gewöhnlichen Mannes an, um seine Herkunft zu verbergen. Er nahm eine Schachtel mit Blumensamen mit. Sollte er sich im Wald verlaufen, so könnte er sich wieder nach Hause finden. Und so wanderte der Prinz, genau wie sein Vater, in den endlosen Wald. Der Prinz lief einige Tage ziellos herum. Nach ein paar Tagen war er müde und schlief im Wald ein. In der Nacht wurde er von einem schweren Stock geweckt. Oh oh, das ist mein Wald. Wie kannst du es wagen, ohne meine Erlaubnis darin zu schlafen? Wer denkst du, dass du bist? Ein König? Wach auf, du kleiner Nichtsnutz! Der Prinz wachte auf, zugleich verängstigt und erfreut, den alten Mann zu sehen. Der alte Mann sah genauso aus wie immer. Er hinkte beim Laufen und sah mürrisch aus. Es tut mir leid, mein Herr, aber ich brauche Arbeit. Ich bin hungrig, aber kräftig. Vielleicht wären Sie so freundlich, mir für ein paar Tage Nahrung und Arbeit zu geben? Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Sie sehen aus wie ein freundlicher, großzügiger Mann. Der alte Mann wirkte weder freundlich noch großzügig, aber er sah, dass dieser Junge für ihn nützlich sein könnte. Ja, du könntest mir von Nutzen sein. Du musst meinen Regeln befolgen. Dann wird für Essen und Unterkunft gesorgt. Aber brich eine dieser Regeln und ich werde dich dafür bezahlen lassen. Hast du das verstanden? Der alte Mann benutzte einen Zauber, um den Prinzen zu blenden und führte ihn durch den Wald. Aber der Prinz vergaß nicht, die Samen fallen zu lassen. Der alte Mann machte sich immer wieder über Missgeschicke des Prinzen lustig. Der Prinz fiel in den See und schlug sich das Gesicht an einem Baum auf. und all das gefiel dem alten Mann sehr. Schließlich erreichten sie das Haus des alten Mannes. Hier wirst du schlafen. Du wirst mit niemandem sprechen oder dich in meine Dinge einmischen. Du wirst tun, was dir gesagt wird. Klar. Zu Abend essen wir im Haus und morgen fängst du mit der Arbeit an. Der Prinz stimmte zu und der alte Mann ging weg. Er ließ seinen Beutel fallen und fragte sich, wie das alles weitergehen würde. Stunden waren vergangen und dann war Essenszeit. Der Prinz schlief, als ein Mädchen auf ihn zukam. Sie stupste ihn zweimal an, dann dreimal. Schließlich trat sie ihn. Es ist Zeit aufzustehen, Schlafmütze. Es gibt Essen im Haus und morgen wirst du viel zu tun haben. Der alte Mann wird dich sehr hart arbeiten lassen. Ist besser, du isst gut. Zusammen gingen sie hinein. Und der Prinz wusste in seinem Herzen, dass dies das Mädchen war. Das, nachdem er gesucht hatte. Er hatte sie gefunden. Sie saßen zusammen am Esstisch. Das Mädchen ging in die Küche, kam zurück und servierte ihm das Essen. Der Prinz konnte nicht aufhören, das Mädchen anzusehen. Am nächsten Morgen gab der alte Mann dem Prinzen viele Aufgaben zu erfüllen. Von der Obsternte vom höchsten Baum über das Schöpfen von Wasser aus dem See bis zur Reinigung der Trollfüße und dem Putzen der Zähne des alten Mannes. Der Prinz musste alles tun. Währenddessen beobachtete ihn das Mädchen. Sie war besorgt und stolz und hatte ein Lächeln im Gesicht. Schlussendlich bekam er eine schwierige Aufgabe. Ihm wurde befohlen, auf die Heuwiese zu gehen und genug Heu zu schneiden, um die Pferde für eine Woche zu füttern. Ansonsten würde er 3 Tage lang kein Essen erhalten. Welche Aufgabe hat er dir gegeben? Er möchte, dass ich das alles an einem Tag abschneide. Wie soll ich das machen? Oh, du Pechvogel! Hör zu, was ich zu sagen habe. Es ist dein einziger Ausweg. Und so brachte der Prinz 2 Pferde aus den Ställen auf die Heuwiese. Er schnitt mehrere kleine Büsche Heu ab und hielt sie vor die Pferde. Er band sie zusammen und begann, mit einer großen Sense in der Hand durch das Heufeld zu reiten. Sehr zu seiner Freude funktionierte der Plan. Am Abend des Tages war alles Heu auf dem Feld gemäht. Der Junge setzte sich auf das müde Pferd und fütterte sie, während sie langsam zu Haus des alten Mannes ritten. Das Mädchen lächelte, als sie ihn sah, aber der alte Mann sah verärgert aus. Dann, am nächsten Morgen... Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Das ist meine wertvolle schwarze Kuh. Du musst alle Milch aus ihr herausmelken, denn mein Milchvorrat ist aufgebraucht. Milk das letzte Tröpfchen Milch aus ihr, so dass ich nie wieder hungrig sein muss. Das letzte Tröpfchen Milch von ihr abmelken? Alles in einem Tag? Wie soll das gehen? Ja, komm nicht nach Hause, wenn du diese Aufgabe nicht erledigen kannst. Der Prinz versuchte es einige Male und wurde von der Kuh mehrmals in das Gesicht geschlagen und getreten. Schließlich setzte er sich und gab auf. Er wartete auf das Mädchen und hoffte, dass sie auftauchen und ihn retten würde. Was würdest du ohne mich tun? Das Mädchen rettete den Prinzen erneut und half ihm, seine Hände aufzuwärmen. Als der Prinz mit warmen Händen die Kuh molk, ließ diese es sich gefallen. Kanne um Kanne wurde mit der Milch der schwarzen Kuh gefüllt. Das Mädchen wünschte dem Prinzen Glück und überließ ihm den Rest. Am Ende des Tages waren 20 Kannen voll mit Milch. Genug, um lange Zeit den Haushalt zu versorgen. Als der alte Mann ankam, trank der Prinz ein Glas Milch und lächelte. Er erhob das Glas, der alte Mann sah ganz verärgert aus. Verlass mein Haus! Ich weiß nicht genau, wie, aber du hast meine Regeln gebrochen. Die Aufgaben waren nur für dich bestimmt, aber du hast ja von dem Mädchen helfen lassen. Ich werde nicht zulassen, dass du mich betrügst. Geh mir aus den Augen! Ich habe ihm geholfen. Bestraft mich, nicht ihn. Der Zauberer, jetzt in seiner wahren Erscheinung, sperrte den Troll ein. Dem Jungen befahl er, am nächsten Morgen sein Zuhause zu verlassen und niemals zurückzukehren. Zerbrich seinen Stab, denn dort liegt seine Macht. Ich muss weg von hier. Ich will die Welt sehen. Er hat den Troll und mich eingesperrt. Brich seinen Stab! Der Prinz sah den traurigen Troll an und fasste sich ein Herz. Er wusste, was zu tun war. Er liebte das Mädchen und konnte sie nicht zurücklassen. Er ließ seinen Beutel fallen und hob eine Axt vom Boden auf. Er befreite den Troll und zusammen krochen sie durch das Fenster, das das Mädchen offen gelassen hatte. Sie suchten nach dem Zauberer. Während sie durch das Haus streiften, erreichten sie den größten Raum des Hauses. Im Inneren fanden sie den Zauberer, der das Mädchen an den Händen festhielt und lachte. Ihr dachtet, ihr könntet mich besiegen. Ihr täuscht euch. Das schaffst du nicht, Junge. Aber der Prinz hatte keine Angst. Er und der Troll liefen zusammen auf den Zauberer zu, sodass dieser zwei Ziele hatte, was es ihm schwer machte. Es funktionierte. Während der Troll getroffen wurde, kämpfte der Prinz mit dem Zauberer und griff sich dessen Stab. Er befreite das Mädchen, das dem Troll zu Hilfe kam. Ach, du wirst niemanden mehr wehtun. Als der Zauberstab zerbrochen war, fiel der alte Mann zu Boden. Er war jetzt wieder grau und alt. Er hielt die Hände hoch und bat um Gnade. Wir gehen weg von hier und du wirst niemandem mehr wehtun. Keine Befehle mehr von dir und keine deiner Aufgaben. Ich bin dein Prinz. Du wirst mir gehorchen. Wir gehen weg von hier und du wirst dich nie wieder blicken lassen. Als sie das Haus des alten Mannes verlassen hatten, fanden sich die Spur der Samenkörner, die der Prinz hatte fallen lassen. Diese Samen hatten sich in eine Spur von Rosen verwandelt. Sie hielten sich an den Händen und gingen zurück in Richtung des Königreichs. Natürlich lief der Troll hinterher. Der Prinz brachte das Mädchen zu ihren Eltern und stellte sie dem König und der Königin vor. Das Königreich war voller Freude und in aller Herzen war Liebe. Sie soll meine Königin werden. Sie ist mutig und klug und beherzt und wunderschön. Mehr könnte ich mir nicht wünschen. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.